Der Mann, der hinter The Invisible Spike steckt, ist einer der frühen Protagonisten des Rap und des Electro-Sounds. Keith LeBlanc, er spielte schon bei der Sugar Hill Gang Schlagzeug und war einer der bekanntesten Programmierer für abgefahrene Rhythmen und Sounds. Bei seinen späteren Platten, die LeBlanc Anfang der 90er herausbrachte, kam seine Vergangenheit voll zum Tragen. Wir hörten von seiner LP Invisible Spike den Song Microchip. Electro hat in den 90ern eine wahre Renaissance erlebt. Breakdancer der zweiten Generation entdeckten diese Musik für sich neu. Mit Music Instructor wurde der alte Sound auf einmal wieder hitparadentauglich und experimentelle Soundtüftler wie der Holländer Joachim Paap alias Speedy G programmierten ihre eigene Vision des Electro-Sounds.